So let's turn in our Bibles. Blättern wir to 1 Samuel chapter 24. Zu 1. Samuel Kapitel 24. And let's pray. Lass uns beten. Father in heaven, thank you so much. Vater im Himmel, wir danken dir so sehr. For your word. Für dein Wort. Thank you for our personal relationship to you. Danke, dass wir eine persönliche Beziehung mit dir haben können. Through your word. Durch dein Wort. Who is your mother and father or sister brother? Wer sind deine Mutter, dein Vater, deine Brüder und Schwestern? But those that, who do the will of God. Wenn nicht die, die den Willen Gottes tun. And we want to do that with all our hearts. Und das wollen wir von ganzem Herzen tun. Bless this in Jesus' name. Segne das in Jesu Namen. Amen. Amen. Okay, we continue with the story in 1 Samuel 24. Wir fahren fort mit der Geschichte in 1. Samuel 24. And just for a very quick review. Nur als kurze Wiederholung. Saul is pursuing David. Saul verfolgt David. With 3,000 men. Mit 3,000 Männern. Saul goes into the cave. Saul geht in die Höhle. To possibly go to the bathroom or take a nap. Wahrscheinlich um auf Toilette zu gehen oder ein Nickerchen zu halten. David and his men happened to be in that cave. David und seine Männer waren zufällig genau in dieser Höhle. Hiding. Haben sich versteckt. Many caves. Es gab viele Höhlen. If you've ever been to Greece, wenn ihr in Griechenland schon mal wart, they're just everywhere. Da gibt's überall welche. So the chances of David being in that cave were pretty slim. Die Wahrscheinlichkeit, dass David genau in der Höhle war, war sehr gering. But it was God's will. Aber das war Gottes Wille. Saul goes in. Saul geht hinein. David's men see him coming in. Davids Männer sehen, dass er hineinkommt. Recognize him as Saul. Erkennen, dass es Saul ist. And say, God has delivered your enemy into your hand. Und sagen, Gott hat deinen Feind dir in die Hände ausgeliefert. Let's kill him. Lass uns ihn töten. But David doesn't. Aber David macht es nicht. But he cuts a piece of his robe, sondern er schneidet ein Stück seines Gewandes ab and he comes outside, und kommt raus and he speaks to Saul. Und sagt zu Saul. Now let's pick it up right there. Da, schau mal. Now, verse 8. Now after David arose and went out of the cave, he called after Saul, saying, My Lord the King. Vers 8. Und David wehrte seinen Männern, und Saul stand auf aus der Höhle heraus und zog seines Weges. Danach machte David sich aus, ging aus der Höhle hinaus und rief hinter Saul her, Mein Herr und König. And when Saul looked behind him, David bowed with his face to the ground and prostrated himself. Und Saul sah sich um, und David neigte sein Gesicht zur Erde und warf sich nieder. And David said to Saul, Da sagte David zu Saul, Why do you listen to the words of men? Warum hörst du auf die Worte von Menschen? Saying, Behold, David seeks to harm you. Die sagen, siehe, David sucht dein Unglück. Behold, this day your eyes have seen that the Lord had given you into my hand in the cave. Siehe, an diesem Tag haben deine Augen gesehen, dass der Herr dich heute in meine Hand gegeben hat in der Höhle. And some said to kill you. Und man drängte mich, dich umzubringen. But my eye had pity on you. Aber ich habe dich verschont. And I said, I will not stretch out my hand against the Lord, for he is the Lord's anointed. Und dachte, ich will meine Hand nicht an meinen Herrn legen, denn er ist der Gesalbte des Herrn. Now my father, see the edge of your robe in my hand. Sieh, mein Vater, ja, sieh den Zipfel deines Oberkleides in meiner Hand. For in that I cut off the edge of your robe and did not kill you, know and perceive that there is no evil or rebellion in my hands. Denn dass ich einen Zipfel deines Oberkleides abgeschnitten und dich nicht umgebracht habe, daran erkenne und sieh, dass meine Hand rein ist von Bosheit und Aufruhr. Remember, the only way that Saul could retain his kingdom. Erinnert euch, die einzige Art und Weise, auf die Saul sein Königreich behalten konnte, was removing from Saul, dass Gott Saul eigentlich schon weggenommen hatte, because though he was anointed by God, he had forsaken God's word. Denn obwohl er von Gott gesalbt war, hat er Gottes Wort verlassen. And the only way he could convince people, die einzige Art und Weise, wie er Menschen überzeugen konnte, David zu töten, was to convince people that David wanted to kill him. War es, indem er die Menschen überzeugte, dass David ihn umbringen wollte. Which was a lie. Was natürlich eine Lüge war. But who would imagine that the king would lie? Aber wer kann sich schon vorstellen, dass der König lügen würde? I have not sinned against you. Ich habe nicht gesündigt gegen dich. Though you are lying in wait for my life to take it. Du aber stellst meinem Leben nach, um es mir zu nehmen. And here I love this verse, verse 12. Und diesen Vers liebe ich, Vers 13. May the Lord judge between you and me. Der Herr richte zwischen mir und dir. And may the Lord avenge me on you. Und möge der Herr mich an dir rächen. But my hand shall not be against you. Aber meine Hand soll nicht gegen dich sein. As the proverb of the ancients says. Wie das alte Sprichwort sagt. Out of the wicked comes forth wickedness. Von den Gottlosen kommt Gottlosigkeit. But my hand shall not be against you. Aber meine Hand soll nicht gegen dich sein. After whom has the king of Israel come out? Hinter wem zieht der König von Israel her? Whom are you pursuing? Wem jagst du nach? A dead dog? Einem toten Hund, a single flea, einem einzelnen Floh. The Lord therefore be judge, so sei denn der Herr Richter, and decide between you and me, und richte zwischen mir und dir. The king is not the judge, der König ist nicht der Richter, God is the judge, sondern Gott. And may he see and plead my cause, er sehe da rein und führe meine Rechtssache, and deliver me from your hand, und verschaffe mir Recht gegen dich. Verse 16. Now watch this now. Jetzt passt auf. Now it came about when David had finished speaking these words to Saul. Und es geschah, als David diese Worte an Saul beendet hatte. That Saul said. Sagte Saul. Is this your voice, my son David? Ist das nicht deine Stimme, mein Sohn David? Then Saul lifted up his voice and wept. Und Saul erhob seine Stimme und weinte. Isn't this interesting? Ist das nicht interessant? He's pursuing David everywhere to kill him. Er jagt dem David überall nach, um ihn umzubringen. He sent a death squad to kill David when David was still at the palace. Er hat eine Todesschwadrone ausgesandt, um David zu töten. Had a spear prepared for David. Hat einen Speer vorbereitet für David. Everything to eliminate David. Alles, um David auszulöschen. Because God was taking the kingdom from Saul. Weil Gott das Königreich von Saul nehmen wollte. Because Saul had rejected the word of the Lord in his heart. Weil Saul das Wort des Herrn in seinem Herzen verachtet hatte. And in his life. Und in seinem Leben. Now watch this. Jetzt passt auf. Saul is weeping. Saul weint. And he said to David in verse 17. Und er sagt zu David in Vers 18. You are more righteous than I. Du bist gerechter als ich. For you have dealt well with me. Denn du hast mir Gutes erwiesen. While I have dealt wickedly with you. Ich aber habe dir Böses erwiesen. And you have declared today that you have done good to me. Du hast heute bewiesen, wie du Gutes an mir getan hast. That the Lord delivered me into your hand, and yet you did not kill me. Als der Herr mich in deine Hand ausgeliefert hatte und du mich nicht umgebracht hast. For if a man finds his enemy, will he let him go safely? Denn wenn jemand seinen Feind findet, lässt er ihn dann im Guten seinen Weg gehen? May the Lord therefore reward you with good in return for what you have done to me this day. So möge der Herr dir Gutes vergelten für das, was du mir an mir getan hast heute. And now behold, I know that you shall be surely king. Und nun siehe, ich habe erkannt, dass du König, ja König werden wirst. And that the kingdom of Israel shall be established in your hand. Und dass in deiner Hand das Königtum Israels Bestand haben wird. So now swear to me by the Lord that you will not cut off my descendants after me. So schwöre mir nun bei dem Herrn, dass du meine Nachkommen nicht ausrotten und meinen Namen nicht austilgen wirst aus dem Haus meines Vaters. That you will not destroy my name from my father's household. And David swore to Saul. Und David schwor es Saul. And Saul went to his home. Und Saul ging in sein Haus zurück. But David and his men went up to the stronghold. David aber und seine Männer stiegen auf die Bergfeste hinauf. What an unusual text. Was für ein ungewöhnlicher Text. Saul goes home. Saul geht nach Haus. And David doesn't go home with him. Und David geht nicht nach Haus mit ihm. Thank you, O King. Thank you. Danke, O König. What a reconciliation. Was für eine Versöhnung. I knew we would reconcile one day. Ich wusste, dass wir uns eines Tages versöhnen würden. Okay, men, it's all over. Okay, Männer, es ist alles vorüber. Let's go back with the king. Lasst uns nach Haus gehen mit dem König. And they all went back home with Saul. Und sie sind alle mit Saul nach Haus gegangen. Doesn't say that. Das steht da nicht. Says in David went and hid in another stronghold. Sondern David ging und versteckte sich in einer anderen Bergfeste. A number of unusual things. Eine Reihe von ungewöhnlichen Vorkommnissen. David reveals himself. David zeigt sich. He steps out. Stellt sich raus. He says, "What have I done?" Und sagt, was habe ich getan? Number one and number two, Saul. Erstens und zweitens is paralyzed. Ist Saul gelähmt? With conviction. Vor Überführung. He doesn't see David. Er sieht nicht David. Who comes out and says, "Oh, my Lord, the King." Der kommt und sagt, oh mein Herr und König. And then say to his soldiers, "There he is." Und nehmen wir an, da wären jetzt Soldaten. Da ist Shoot er. Him, kill him. Greift ihn an, tötet Archers. Ihn. Archers. Bogenschützen. Ready. Fertig. Fire. Los. A pin cushion. Now, what was David saying? Ein Feuer. Pin cushion. So wie ein Nadelkissen. Yeah. Now, what was he saying? Was hat er gesagt? I don't know. He said something about, "Oh, King," or something like that. Ich weiß nicht, irgend sowas wie, oh, König. Before he died. Bevor er starb. Isn't it unusual that Saul, ist es nicht ungewöhnlich, dass Saul, listening to David, doesn't say, "Oh, shut up." Wenn er dem David zuhört, sagt, ach, sei leise. Men, don't listen to him. Männer, hört nicht auf ihn. Fire. Feuert auf Throw ihn. The spears. Schmeißt die Speere. Werft He's die Speere. Convicted. Er ist überführt. The man is convicted of sin. Der Mann ist seiner Sünde überführt worden. John 16:8, the Holy Spirit convicts us of sin. Johannes 16:8, der Heilige Geist überführt uns von Sünde. He is so convicted. Er ist so überführt. That his 3000 men stand there. Dass seine 3000 Männer dort stehen. And watch this thing with him and David. Und diese Szene zwischen ihm und David anschauen. There's David. What's the king doing? Da ist David. Was macht jetzt right der König? There. Just give the order. I can get him right from here. Da ist er doch. Sag nur den Befehl. Ich kann ihn von hier treffen. And David is crying out, and everybody is convicted. Und David ruft und jeder ist überführt. Why do you listen to men? Warum hörst du auf Menschen? They're lying. I didn't do anything to you. Die lügen. Ich habe dir nichts angetan. I'm not conspiring against you. Ich mache keine Verschwörung gegen dich. The reality was the king was conspiring against David. Die Realität war, dass der König gegen David sich verschworen hatte. And against God. Und gegen Gott. Because it was God's plan to do this. Denn es war Gottes Plan, das alles zu tun. But isn't it amazing that two chapters later? Aber ist das nicht erstaunlich, dass zwei Kapitel später King Saul is going to pursue David again. König Saul noch einmal dem David nachgeht. With the same 3000 men. Mit den gleichen 3000 Männern. And the same thing is going to happen again. Und genau die gleiche Szene wird sich noch einmal abspielen. So King Saul goes home. Jetzt geht König Saul nach Haus. Wow. Ah. What was that all about? Was sollte das? I feel bad. Ich fühle mich schlecht. I'm a wicked man, man. I'm a wicked man. Let's go home. Ich bin ein böser Mann, Leute. Gehen wir nach Hause. What am I doing? Was mache ich hier? He's going to be king one day. Er wird eines Tages König sein. How do you get out of here? Oh, here we go. Wie kommen wir hier raus? And he goes home. Und er geht nach Haus. And all his men go home. Und all seine Männer gehen nach Haus. And he's sitting there. Und er sitzt dort. And it comes back. Und er erinnert sich daran. Wait a minute. Warte mal. This is my kingdom. Das ist doch mein Königreich. Get the men ready. Mach die Armee fertig. We're going back out after that man. Wir werden ihn noch mal jagen. And the whole thing starts again. Und das Gleiche beginnt noch einmal von vorne. Can this happen with us? Kann das uns passieren? Absolutely. Natürlich. What is happening here? Was geschieht hier? It's this. Folgendes. It is conviction. Überführung. From the Holy Spirit. Durch den Heiligen Geist. Without a conversion. Ohne eine Bekehrung. Conviction without conversion. Überführung ohne Bekehrung. Big difference. Ein großer Unterschied. Big difference. Riesiger Unterschied. To say I was wrong. Zu sagen, ich lag falsch. Will not save me. Wird mich nicht erretten. To say I'm drowning, I'm drowning. Zu sagen, ich ertrinke, ich ertrinke. It's not going to save me. Wird mich nicht retten. That's conviction. Das ist Überführung. To say I'm sick. Zu sagen, ich bin krank. I'm bleeding. Ich blute. I'm bleeding to death. Ich verblute. Doesn't save me. Das rettet mich nicht. That's just conviction. Das ist nur die Überführung. I'm just agreeing with what's wrong with me. Ich stimme mit dem überein, was bei mir nicht stimmt. Now if you go back, you see one statement in verse 17. In Vers 18 sehen wir eine Aussage, which reveals the heart of Saul and where his error was. Die das Herz Sauls zeigt und auch zeigt, wo sein Fehler lag. It's the same thing that the rich young ruler did in Mark chapter 10. Das gleiche ist auch dem reichen Jüngling passiert in Markus 10. Saul said to David. Saul sagte zu David. You are more righteous than I. Verse 17. Vers 18. Du bist gerechter als ich. 1 Samuel 24, verse 17. 18. Du bist gerechter als ich. You are more righteous than I. Du bist gerechter als ich. Is that all he could conclude? War das alles die ganze Schlussfolgerung? Saul, David, I'm a good man, but you're better than me. David, ich bin ein guter Mann, aber du bist noch besser. Really, Saul? Wirklich, Saul? You're not a wicked man. Du bist kein schlechter Mann, böser Mann. You are hunting an innocent man. Du verfolgst einen unschuldigen Mann. And you still speak of your own righteousness. Und du sprichst immer noch von deiner eigenen Gerechtigkeit. Unbelievable here. Unglaublich hier. This is human reason. Das ist der menschliche Verstand. With a religious facade. Mit einer religiösen Fassade. Conviction Überführung will never lead to conversion, wird nie zu Bekehrung führen. If I am convicted, wenn ich überführt bin, and my point of reference is my own righteousness, und mein Bezugspunkt dabei meine eigene Gerechtigkeit ist. Mark chapter 10 verse 17. Markus 10 Vers 17. A rich young ruler came running to Jesus. Ein reicher junger Chef kam zu Jesus. Look, it's Jesus of Nazareth. Hey, schau, da ist Jesus von Nazareth. I'll beat you there. Ich bin schneller da als du. And he's running. Und er rennt. Yeah. And he falls on his knees. Und er fällt auf seine Knie. On his knees. Oh Lord. Auf seine Knie. Oh Gott. Jesus. Jesus. Oh, it's such a privilege. Oh, das ist so ein Vorrecht. What must I do, good master, to have eternal life? Was muss ich tun, guter Meister, um ewiges Leben zu haben? What must I do? Was muss ich tun? I have kept the law. Ich habe das Gesetz gehalten. Good master. Guter Meister. And the Lord says, why do you call me good? Und der Herr sagt, warum nennst du mich gut? Why? Warum? Because you think I'm good? Weil du glaubst, ich bin gut? And you're almost as good? Und du bist fast so gut? Is this your reference point? Ist das, worauf du dich beziehst? You perceive me as a good man. Du siehst mich als einen guten Menschen. Saul perceives David as a good man. Saul sieht den David als einen guten Mann. And he's not quite as good. Und er ist nicht ganz so gut. And the rich young ruler with the exact same attitude. Und der reiche junge Chef hatte die gleiche Einstellung. Kneels before the Lord. Kniet vor dem Herrn. In all of his human goodness. In all seiner menschlichen Güte. After all, I am a good man and good people kneel. Schließlich bin ich doch ein guter Mann und gute Menschen knien sich hin. Good master. Guter Meister. Why do you call me good? Warum nennst du mich gut? Only God is good. Nur Gott ist gut. Do you call me good because you know and perceive that I am God? Nennst du mich gut, weil du erkennst, dass ich Gott bin? Or do you call me good? Oder nennst du mich gut? Because that's how you measure yourself. Weil du dich so selbst einstufst. And he said, I just want eternal life. Und er sagt, ich will einfach nur ewiges Leben. Well, what does the law say? Gut, was sagt das Gesetz? This. Folgendes. I've kept the law. Ich habe das Gesetz gehalten. Really? Wirklich. But you lack one thing. Aber eins fehlt dir. Aha. Sell everything you've got. Verkauf alles, was du hast. Follow me. Und folge mir. What do you think of that? Was hältst du davon? You're still a good guy? Bist immer noch ein guter Mensch? Good man, huh? Guter Mann, huh? Can you give it away? Willst du es weggeben? Follow me. Und mir folgen? It doesn't mean he won't be rich. Das heißt nicht, dass er nachher nicht mehr reich sein wird. The Lord promised that he'd have 100-fold more in this life. Der Herr hat verheißen, dass er 100-fach mehr haben wird in diesem Leben. What's the problem here? Wo liegt das Problem hier? What is the key between conviction and conversion? Was ist der Schlüssel zwischen Überführung und Bekehrung. Saul was so convicted. Saul war total überführt. So convicted that he was wrong, that he was paralyzed. So überführt, dass er im Falschen lag, dass er sogar gelähmt war. And he wept. Und geweint hat. I've had more than one people in my person in my office. Es ist schon oft mir passiert, dass jemand im Büro convicted and weeping. Überzeugt war und überführt war und geweint hat. And it's just a matter of a short time before they turn right around and do exactly what Saul did. Und es dauert nicht lang, bis sie sich wieder umdrehen und genau das machen, was Saul gemacht hat. Weeping and weeping and shedding tears. Weinend und Tränen vergießen. But there's no conversion. Aber da kommt es zu keiner Bekehrung. There's just conviction. Einfach nur Überführung. John chapter 8. Johannes Kapitel 8. You who have no sin, throw the first stone. Wer unter euch den keine Sünde hat, werfe den ersten Stein. And they all dropped their stones from the oldest to the youngest. Sie haben alle ihre Steine fallen gelassen, die Ältesten zuerst und dann and die Jüngsten. And they all walked away. Sind alle weggegangen. They all walked away. Sie sind alle weggegangen. They were all convicted. Sie waren alle überführt. They were all wrong. Sie lagen alle falsch. But not one of them was converted. Not a one. Nicht einer von ihnen wurde bekehrt. All nicht einer. Convicted. Alle überführt. All went home that night. Alle gingen nach Hause an dem wow. Abend. I was wrong. Wow, ich lag wirklich falsch. Did you go back to the Lord? Bist du zurückgegangen zum Herrn? Did you say, Lord? Hast du gesagt, Herr? Be merciful to me, the sinner. Sei mir gnädig, dem Sünder. You see, Pharisees. Schaut, die Pharisäer. Always get convicted. Werden immer überführt. Because they're Pharisees. Weil sie Pharisäer sind. They want to do the right thing. Sie wollen das Richtige tun. But the thing about a Pharisee, aber was einen Pharisäer ausmacht, is he always looks to himself, ist, dass er immer auf sich selbst schaut, to meet the standard. Dass er dem Standard gerecht wird. This is the difference. Das ist der Unterschied. I've seen more people, ich habe mehr Leute gesehen, go through a religious program, die ein religiöses Programm abhandeln. What must I do to be saved? Was muss ich machen, um gerettet zu werden? Receive the Lord. Den Herrn annehmen. I ich receive the Lord. Empfange den Herrn. I humble myself before God. Ich demütige mich vor dem Herrn. What else must I do? Was muss ich noch machen? You must receive the Lord. Du musst den Herrn empfangen. I ich receive the Lord. Empfange den Herrn. You need to repent before God. Du musst vor Gott dich Reue zeigen. I ich repent before God. Zeige Reue the vor emphasis Gott. Is on the wrong thing. Die Betonung liegt auf dem Falschen. The reference point in the heart is self. Der Bezugspunkt im Herzen ist das Selbst. So they believe. So glauben sie. They repent. Und sie kehren um. Sie zeigen Reue. They praise the Lord. Sie preisen den Herrn. And but there's no fruit of the Spirit. Aber es zeigen sich keine Früchte des there's Geistes. There's no conversion. Da ist keine Bekehrung geschehen. Because it's always them. Denn es geht immer um sie. But the Lord said. Aber der Herr sagt. In Matthew, I'm sorry, John 15, verse I think 16. In Johannes 15, ich glaube 16. You have not chosen me. Ihr habt mich nicht erwählt. I chose you. Ich habe euch erwählt. You're not believing on me. Ihr glaubt nicht an mich. I have initiated to you. Ich habe euch zu euch den ersten Schritt getan. Through the ministry of the Holy Spirit. Durch den Dienst des Heiligen Geistes. Your faith is a response to my initiation. Euer Glaube ist eine Antwort auf meinen ersten Schritt. This thing didn't start with you. Diese Sache hat nicht bei euch it started begonnen, with me. Sondern bei mir. John 6:44. Johannes 6:44. No one comes to the Father unless the Father draws them. Niemand kommt zum Vater, wenn der Vater ihn nicht zieht. The Father is drawing everyone. Der Vater zieht jeden. But only reveals himself to those who will humble themselves and receive his word. Aber zeigt sich nur denen, die sich demütigen und sein Wort empfangen. God is initiating. God is drawing. Gott macht den ersten Schritt. Gott zieht. But he resists the proud in James 4:6. Aber er widersteht den Hochmütigen in Jakobus 4:6. So Saul is being resisted by God. Gott widersteht also Saul. And Saul is persecuting David. Und Saul verfolgt David. But David says, "Let the Lord judge between me and you." Aber David sagt, lass den Herrn Richter sein. That's in Romans 12. Zwischen dir und mir in Römer 12. At the end of the chapter. Am Ende des Kapitels. It says, "Never." Da steht, "Never revenge yourself." Nimm niemals selbst Rache. Leave room for the wrath of God. Sondern gib dem Zorn Gottes Raum. Leave room. This is what David, he's leaving room for the wrath of God. Lass dem Zorn Gottes Raum, und das macht David. Now this applies to all of us. Und das lässt sich auf uns alle anwenden. And the key verse for this message. Und der Schlüsselvers für diese Botschaft. Philippians 2:13. Ist Philipper 2:13. For it is God. Denn Gott ist es. It is God that works in me. Gott ist es, der in mir wirkt. Why didn't Saul say? Warum hat Saul nicht gesagt? Is this you, David, my son? Bist du das, David, mein Sohn? You are a righteous man. Du bist ein gerechter Mann. And I am a wicked liar. Und ich bin ein grauslicher Lügner. I repent to God for this. Ich kehre vor Gott dafür. Ich zeige Reue. Männer. Do you see what this man has done? Habt ihr gesehen, was dieser Mann gemacht hat? I have sinned against God. Ich habe gegen Gott gesündigt. And I repent before all of you. Und ich zeige Reue vor euch allen. That I have sinned before God. Dass ich vor Gott gesündigt and habe. And may God have mercy on my soul. Und möge Gott meiner Seele gnädig sein. And consider the humbleness of my heart. Und die Demut meines Herzens beachten. And grant me mercy. Und mir Barmherzigkeit pray geben. For me, men. Betet für mich, I've been Männer. A wicked king. Pray for me. Ich war ein böser König. Betet für mich. That if this repentance is not genuine, then it would be genuine. Damit diese Reue, wenn sie nicht ehrlich gemeint ist, dass sie wirklich ehrlich gemeint sein wird. One great preacher said, ein großartiger Prediger sagte, he said, even the tears of our repentance, sogar die Tränen unserer Reue need to be washed in the blood of Jesus, müssen im Blut Jesu gewaschen werden. Esau had the same tears. Esau hatte die gleichen Tränen. Isaac blessed Jacob. Isaac hat Jakob gesegnet. And Esau began to weep. Und Esau begann zu weinen. Father, Vater, my brother stole my blessing. Mein Bruder hat meinen Segen gestohlen. No, God gave it to him. Nein, Gott hat ihn ihm gegeben. God gave it to him. Gott hat ihn ihm gegeben. Oh, it looks like he stole, but God gave it to him. Es schaut so aus, als hätte er es gestohlen, aber Gott hat ihn ihm gegeben. You lost your blessing because you despised the word of the Lord, the birthright. Du hast deinen Segen verloren, weil du das Erstgeburtsrecht des Herrn verachtet hast. Now you are weeping. Jetzt weinst du. And in Hebrews chapter 12, und in Hebräer Kapitel 12, Vers 17, it says that Esau wept, steht, dass Esau geweint hat, but found no place of repentance. Bitterlich, aber er fand keine Reue. Meaning that he could not, God would not turn his or change his mind. Das bedeutet, dass Gott seine Gesinnung nicht verändert hat. It's not that God didn't give him an opportunity to repent. Das heißt nicht, dass Gott ihm keine Möglichkeit gegeben hat, Reue zu zeigen. It meant that there was no repentance in his heart to start with. Sondern es heißt, dass es gar keine wirkliche Reue in seinem Herzen gab überhaupt. And God would not change his mind about where the blessing went. Und dass Gott seine Meinung darüber nicht ändern würde, wem er den Segen geben wird. So Esau wept and wept and wept. Darum hat Esau geweint und geweint und geweint. And God did not change his mind. Aber Gott hat seine Meinung nicht geändert. Because there's a big difference between conviction, weil es einen großen Unterschied gibt zwischen Überführung and conversion. Und Bekehrung. Conversion begins, Bekehrung beginnt, when I am before God, wenn ich vor Gott bin, helpless. Hopeless, hilflos, hoffnungslos. If God doesn't help me and do this, wenn Gott mir jetzt nicht hilft und das tut, I'm lost. Bin ich verloren. For it is God who works in us. Denn Gott ist es, der in uns wirkt. Both to will and to do of his pleasure. Sowohl das Wollen als auch das Vollbringen zu seinem Wohlgefallen. Husbands, love your wives as Christ loved the church. Männer, liebt eure Frauen, wie Christus die Gemeinde liebt. Oh, I hate when he says that. Oh, ich hasse, wenn er das sagt. Oh, I'm beginning to not like this church. Ich beginne diese Gemeinde nicht zu mögen. Oh, he always says that. Immer sagt er das. He always quotes that verse. Immer zitiert er diesen Vers. I'm so convicted. Ich bin so überführt. Doesn't he understand that I cannot do this? Versteht er nicht, dass ich das nicht tun kann? Absolutely. Absolut. But do you understand, aber verstehst du, that you cannot do this? Dass du das nicht kannst? See, the self-righteous person outwardly can look exactly like the godly person. Schau, die selbstgerechte Person kann äußerlich genauso aussehen wie die geistliche Person. Elohim! Elohim! El Shaddai! El Shaddai! Thank you! Danke! Baruch haba, HaMashiach Yeshua, Baruch haba, Adonai! Baruch haba, Yeshua Mashiach, Baruch haba. Thank you! Danke! That I'm not like them. Dass ich nicht so wie die Thank bin. You. Danke! I'm not like them. Ich bin nicht so wie die. Wow! Wow. I tithe! Ich gebe den Zehnten. Get him in the church. He's good. Make him a deacon or something. Yeah. Ja, den nehmen wir in die Gemeinde. Machen wir ihn zum Diakon oder so. Der ist gut. He looked exactly like a spiritual person. Er schaute genauso aus wie eine geistliche Person. But what was happening in the heart? Aber was geschah im Herzen? It was all about him. Es ging nur um ihn. And conviction und Überführung is coming from the Holy Spirit. Kommt durch den Heiligen Geist. And if we don't bring it to God, und wenn wir die nicht zu Gott bringen, and say, be merciful to me, und sagen, sei mir gnädig, the one who doesn't love his wife, demjenigen, der seine Frau nicht for liebt, I cannot do this, denn ich kann das nicht tun, but you, aber du, can do this through me, kannst das durch mich, I am here, ich bin hier, work through me, wirke durch mich, and I will give you the glory. Und ich werde dir die Herrlichkeit no geben. Flesh will glory in his presence. Kein Fleisch wird sich in seiner Gegenwart stolz auf sich sein können. Then by trusting in him, und dann wird mein Vertrauen in ihn brokenness and humility, und in Zerbrochenheit und Demut. He begins to do it through me. Dann beginnt er, das durch mich zu wirken. And then the birthday card comes from the wife. Und dann kommt die Geburtstagskarte von der Frau. Thank you for loving me. Danke, dass du mich liebst. What is she right here? Was schreibt sie? Thank you for loving me. Danke, dass du mich liebst. As Christ wie Christus the church. Die Gemeinde liebt. Did you mean this? Hast du das gemeint? I meant it. Thank das habe ich ernst gemeint. How did that happen? Wie ist das passiert? Yes. God did it. Gott hat das gemacht. That's conversion. Das ist Bekehrung. It goes to God. It's a God thing. Sie geht zu Gott. Das ist eine Sache zwischen Gott. Amen. Isn't this good? Amen. Ist das nicht gut? Liberating? Ist das nicht befreiend? Just to be convicted. Einfach überführt zu sein. And then to look to myself. Und dann auf mich selbst zu schauen. And someone else's goodness. Und oder auf die Güte eines anderen. You're a better man than me. Du bist ein besserer Mann als ich. You can love your wife. Du kannst deine Frau lieben. While I'm trying. Nein, ich versuch's halt. You're lost. Du bist verloren. You're hopeless. Du bist hoffnungslos. Comparing. Sich vergleichen. Looking at someone's goodness. Auf die Güte eines anderen schauen. There is no one good. Niemand ist gut. But God. Außer Gott. Amen. Amen. Let's pray. Lass uns beten. Father in heaven. Vater im Himmel. Thank you for your goodness. Wir danken dir für deine Güte. I pray tonight. Ich bete that, heute Abend. That we would grasp this. Dass wir das verstehen können. A little bit more. Begreifen können ein bisschen mehr. That you would reveal this to us. Dass du das uns offenbarst. That we would not try to grasp this in the natural. Dass wir nicht versuchen das in unserem Natürlichen zu begreifen, but to trust you, sondern dass wir dir vertrauen with all our hearts. Von ganzem Herzen. In Jesus' name we pray. In Jesu Namen beten wir. Amen. Amen. Amen. Thank you for listening. Amen.